بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، beim letzten Mal haben wir, liebe Geschwister, gesprochen unter anderem über die Zeit, in der einige Muslime in Abyssinien gewesen sind. Und einige Muslime sind, wie wir gesagt haben, aufgrund der Folter und der Unterdrückung und der ungerechten Behandlung, sind sie ausgewandert nach Abyssinien. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dort gibt es einen gerechten Herrscher, bei dem niemand ungerecht behandelt wird. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, obwohl der Negus al-Najashi, er war ein Christ. Er ist erst später Muslim geworden. Die Botschaft hat er ja noch gar nicht gehabt. Ja. Er war ein gerechter Herrscher, und obwohl er kein Muslim war. Ja. Und deswegen hat der Prophet ihnen gesagt, geht dorthin, dort werdet ihr inshallah keine Unterdrückung finden. Sie sind dort ausgewandert, wie wir gesagt haben, dann haben wir erzählt, dann hat sich ein bestimmtes Ereignis ereignet, und zwar das Ereignis von Surat al-Najm bei der Kaaba. Wir haben gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine Sura des Koran rezitiert, und zwar Sura al-Najm, der Stern. Und am Ende dieser Sura gibt es eine Niederwerfung. Und diese Niederwerfung, das heißt also, an der Stelle wirft man sich einmal nieder, macht einmal Sujud für Allah subhanahu wa ta'ala. Und als der Prophet das gemacht hat, alayhi salatu wassalam, haben alle, die anwesend waren, das ebenfalls gemacht. Auch die Kuffar, auch die Nicht-Muslime, die dort anwesend waren, haben das gemacht. Und daraufhin ist ein Gerücht, hat sich verbreitet. Und das war das Gerücht, dass die Leute von Quraysh den Islam angenommen haben. Dieses Gerücht von Mekka irgendwie bis nach Abyssinien gelangt, hat die Leute in Abyssinien dazu gebracht, nach Mekka zurückzukehren. Und sie sind dann nach Mekka froh und munter zurück, in der Hoffnung, dass die Unterdrückung ein Ende hat und sie zu ihren Familien und Häusern zurückgehen dürfen. Natürlich, als sie zurückkamen, haben sie gemerkt, dass das gar nicht der Fall ist, sondern wir haben darüber länger gesprochen, was der Grund sein könnte, warum sie sich niedergeworfen haben. Wie dem auch sei, es war ein Gerücht und es war nichts dahinter. Und wie heutzutage gibt es viele Gerüchte und da steckt überhaupt nichts dahinter, aber die Leute glauben es trotzdem. Und sie sind dann wieder zurück ausgewandert. Und das ist, was man als die zweite Auswanderung nach Abyssinien bezeichnet. Sie sind dann weiter wieder zurück ausgewandert, um der Unterdrückung zu unterkommen. Weil dort in Mekka konnten sie ihre Religion nicht ausleben. Deswegen haben sie gesagt, statt dass wir in Mekka bleiben und bei unserer Familie sind, unsere Häusern sind, verzichten wir darauf, weil unsere Religion ist uns wertvoller als dies. Und da sind sie dafür in ein Land gegangen, das sie nicht kannten, und dort gab es keine Sozialversicherung, gab es keine Arbeitslosengeld, und all das gab es dort nicht. Die Quraysh, die haben sich das natürlich nicht gefallen lassen. Und sie haben Folgendes gemacht. Sie haben Amr ibn al-As geschickt. Amr ibn al-As war damals noch kein Muslim. Später ist ein Sahabi geworden. Und Allah mit ihm zufrieden sein. Er und sein Sohn, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Deswegen sagt man Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. Möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein. Weil er und sein Vater. Naja, Abdullah ibn, müsst ihr euch mal vorstellen jetzt, Amr ibn al-As ist von Quraysh geschickt worden, von Mekka nach Abyssinien, nur um diese paar Leute wieder zurückzuholen. So wichtig war ihnen, dass diese paar Leute von Quraysh wieder nach Mekka zurückkehren, damit sie den Islam wieder verlassen. Weil sie haben die Gefahr erkannt am Islam, sie haben die Gefahr erkannt, also Gefahr natürlich in ihrem Sinne, aber in Wirklichkeit ist es eine Barmherzigkeit für sie. Und für ihn war es nachher auch besser. Und hat das natürlich auch bereut, was er da gemacht hat. Aber sie haben Amr ibn al-As geschickt aus Mekka nach Abyssinien, damit er zu dem Najashi geht. Negus ist der Herrscher von Abyssinien, so nennt man ihn, Najashi. Genauso wie man den Herrscher von Ägypten Pharaon, Pharao nannte. Und den Herrscher von Rom Kaiser nannte. Ja? So nannte man den Herrscher von Abyssinien Najashi. Er ging dann zu An-Najashi und hat ihm sogar Geschenke angeboten. Das heißt, hat ihn versucht zu bestechen, nur damit der Najashi die Muslime, die in seinem Land jetzt da sind und die er aufgenommen hat, wieder zurückschickt. Und natürlich lesen wir jetzt inshallah eine Geschichte von Salama. Ein Hadith, ein wertvoller Hadith von Salama radiallahu ta'ala anha. Und dieser Hadith ist in der Sira von Ibn Hisham überliefert worden. Sira Ibn Hisham ist die berühmteste Sira sozusagen, die wir haben, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, von einem Mann geschrieben namens Ibn Hisham. Und darin heißt es, Salama radiallahu ta'ala anha. Salama ist natürlich die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also sie war früher verheiratet mit einem Mann, Abu Salama. Und als er gestorben war, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie geheiratet. Also es ist unsere Mutter. Salama schickte, Salama erzählte, radiallahu anha, dass der Negus, ein Najashi, ich sage jetzt immer Najashi, und wir lernen uns das jetzt inshallah auswendig. Er hat die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sich gerufen. Und dann haben sie sich getroffen. Das heißt, der Negus, der Najashi, hat jemanden geschickt zu den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass sie zu ihm kommen sollen, in sein Schloss oder sein Haus oder wo auch immer. Die Sahaba, als sie davon erfahren haben, haben sich angefangen, Sorgen zu machen. Weil der Najashi wird sie jetzt fragen über ihre Religion und warum sie hier sind, weiß nicht was. Und warum haben sie sich Sorgen gemacht? Weil das Problem ist, der Najashi ist Christ. Und der glaubt an Götzendienst. Der vergöttert einen Menschen und weiß nicht was. Und die Muslime, für sie, das ist Schirk. Für die Muslime, das ist, wenn Najashi in dem Zustand stirbt, der geht in die Hölle. Also das heißt also, wenn sie jetzt gefragt werden, sie müssen die Wahrheit sagen. Und wenn sie die Wahrheit sagen, kann es sein, dass der Najashi doch nicht mehr so gesinnt ist, gut gesinnt ist. Für den Muslim. Wie dem auch sei, sie haben sich dann untereinander beraten, die Sahaba, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und dann haben sie gesagt, wisst ihr was, sie haben gesagt, wir schwören bei Allah. Wir sagen ihm genau das, was unser Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat. Ka'inan fi dhalika ma hu. Das heißt, egal was passiert, wir sagen es genau, wie es wirklich ist. Und das ist das, was man als Gottvertrauen bezeichnet, indem man nach dem Islam lebt, in dem Fall hier die Wahrheit spricht und das Ergebnis Allah überlässt. Natürlich kann es sein, dass der Najashi sie rausschmeißt und sie nach Makkah zurückschickt. Kann sein. Aber das bedeutet nicht, dass sie deswegen ihre Religion verkaufen. An-Najashi hat dann nicht alleine gesessen, sondern auch die christlichen Bischöfe, die Schriftgelehrten, um sich versammelt. Und sie haben ihre Schriftrollen aufgemacht, die Bibel oder was auch immer. Und dann fragt der Najashi die Muslime, welche Religion habt ihr? Was lehrt euch eure Religion? Was ist das für eine Religion, durch die ihr eure eigenen Leute verlassen habt? Und was ist das für eine Religion, die euch davor abhält, meine Religion anzunehmen? Jetzt kommen wir schon der Sache ein bisschen näher. Was ist das für eine Religion, dieser Islam, der euch verordnet, eure Leute zu verlassen, euer Volk zu verlassen und auch noch euch davon abhält, in meine Religion, die Religion des Königs, einzutreten? Und in gar keine andere Religion tretet ihr ein. Warum? Was ist das für eine Religion? Dann die Sahaba radiallahu ta'ala anhum haben sich geeinigt, dass einer vorspricht. Und nicht durcheinander, jeder sagt was, Der eine sagt, der Islam ist das, der andere sagt, ja, aber Islam ist auch das. Der nächste sagt, nee, weißt du, aber du hast vergessen zu erzählen, dass der Prophet hat uns das auch gesagt. Und du, nee, der hat das anders, ich habe das anders verstanden. Und so, so ein Chaos haben sie nicht vor dem Najashi gemacht, sondern sie haben sich geeignet, dass Ja'far ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, er spricht vor. Wer ist das? Das ist natürlich der Sohn von Abu Talib. Ja'far ibn Sohn von Abu Talib oder Abi Talib. Sozusagen ist der Bruder von wem? Ali ibn Abi Talib. Insofern, was ist die Verwandtschaftsbeziehung zwischen Ali, Ja'far und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam? Cousins. Und Wallahu A'lam, kann sein, natürlich, dass sie Ja'far ibn Abi Talib haben vorsprechen lassen, aufgrund seiner beredten Zunge, weil er gut also vorsprechen, weil er gut reden kann, oder auch, weil er eben der Verwandte des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Und die Verwandten des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben einen gewissen Vorzug gegenüber allen anderen Menschen, solange sie natürlich gläubig sind. Und außerdem weiß natürlich der Verwandte am besten Bescheid über den eigenen Verwandten. Ja? Deswegen hat auch damals der oströmische Kaiser Heraklius, mit wem wollte er sprechen? Mit Abu Sufyan, weil er derjenige war, der verwandtschaftlich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam von allen am nächsten stand. Ja? Weil derjenige, der mit jemandem verwandt ist und jemanden kennt seit 40 Jahren, ich meine, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde erst berufen, die erste Offenbarung kam zu ihm im Alter von 40 Jahren ungefähr. Und jemand, der ihn vorher kannte, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, vielleicht von Geburt an, der weiß am besten Bescheid, ob diese Person ein Schwindler ist oder wie die Person wirklich die ganze Zeit war. Und wenn sie sagt, nee, der war eigentlich immer ehrlich und immer gut und hat nie gelogen und hat nie was gemacht, dann natürlich weiß man, aha, dann ist wohl doch was dran an dieser Botschaft. Ja'far ibn Abi Talib, Ridwanullahi alayhi, dass Allahs Wohlgefallen sei auf ihm, sagte. Und diese Worte, die er jetzt sagt, sind natürlich, liebe Geschwister, geniale Worte, die er gewählt hat. Der scheint sich, also entweder er kann wirklich sehr gut vorsprechen, oder er hat sich gut Gedanken gemacht, bevor er zum Najashi geht, bevor er ihm sagen soll. Oder beides. Und er sagte jetzt, und ich versuche es nur in etwa wiederzugeben, aber der Punkt ist, worauf wir achten sollten, ist die Thematik. Die Thematik und die Reihenfolge, und das wollen wir jetzt einmal analysieren. Er sagte, in der Zeit, er fängt so an, O König, in der Zeit der Jahiliyyah, in der vorislamischen Zeit, haben wir Götzen angebetet. Verendetes Tier gegessen. Abscheulichkeiten begangen. Den Kontakt zu den Verwandten gebrochen. Wir sind schlecht mit unseren Nachbarn umgegangen. Der Starke hat den Schwachen aufgefressen. Dies war so, bis Allah subhanahu wa ta'ala zu uns einen Gesandten geschickt hat, dessen Herkunft wir kennen, dessen Wahrhaftigkeit wir kennen, Ehrlichkeit, dessen Enthaltsamkeit wir kennen. Er hat uns dann aufgerufen, Allah als den einen zu verherrlichen, ihm zu dienen, zu unterlassen, was unsere Vorväter an Steinen und Götzen angebetet haben. Er hat uns angeordnet, immer die Wahrheit zu sagen, das anvertraute Gut immer auszuhändigen, den Kontakt zu den Verwandten zu pflegen, gut zu den Nachbarn umzugehen oder gut mit den Nachbarn umzugehen, die verbotenen Dinge zu unterlassen, kein Blut zu vergießen. Er hat uns verboten, Abscheulichkeiten zu begehen, Falschzeugnisaussagen zu machen, das Vermögen von Waisenkindern zu verzehren. Ehrbaren Frauen hat er uns verboten, dass wir ihnen Abscheulichkeiten vorwerfen, gemeint ist Zina. Und er hat uns angeordnet, dass wir Allah als den einen anbeten sollen, ihm nichts beigesellen sollen, das Gebet verrichten, die Zakat entrichten, dass wir fasten. Und Umm Salama sagte, und er hat noch weitere andere Dinge des Islam aufgezählt. Dann sagte Ja'far radiallahu anhu, daraufhin haben wir geglaubt. Und wir haben bestätigt, was er gesagt hat. Und wir haben ihm in dem gefolgt, was, womit er von Allah beauftragt worden ist. Darauf haben wir Allah angebetet. Ihn ganz alleine, ihm nichts beigesellt. Was er verboten hat, haben wir ebenfalls verboten. Was er erlaubt hat, haben wir ebenfalls uns selbst erlaubt. Dann sind unsere Leute gegen uns vorgegangen. Und sie haben uns gequält. Und sie haben uns versucht, von unserer Religion abzubringen. Und sie wollten, dass wir zurückkehren zur Anbetung der Götzen und die Anbetung Allahs außer Acht lassen. Und sie wollten, dass wir für erlaubt erklären, was verboten und schlecht ist. Als sie uns dann bezwungen haben und uns ungerecht behandelt haben und uns in die enge Gasse getrieben haben und uns versucht haben, von unserer Religion abzubringen, sind wir hinausgezogen in dein Land. Und wir haben dich ausgewählt, im Gegensatz zu irgendjemand anders. Und wir haben uns gewünscht, dein Nachbar zu sein. Und wir hoffen, dass wir bei dir nicht ungerecht behandelt werden, o König. Daraufhin sagte der Najashi zu ihm, hast du irgendetwas bei dir, was du über Allah subhanahu wa ta'ala sagen kannst, das heißt von dem, was der Prophet euch beigebracht hat? Daraufhin sagte Ja'far radiallahu ta'ala anhu, jawohl, habe ich. Dann sagte Najashi, lies mir vor. Und Ja'far radiallahu ta'ala anhu, las ihm ein Teil vor von der Surah Kaf Ha Ya Ein Sad. Das ist Surah Maryam. Daraufhin fing er an zu weinen. Bei Allah, er weinte, bis seine Tränen sogar auf seinen Bart herunterliefen. Und ebenso haben die Bischöfe um ihn herum angefangen zu weinen, bis die Tränen sogar auf ihre Schriftrollen getropft sind, als sie das hörten, was Ja'far radiallahu ta'ala anhu ihnen vorlas. Daraufhin sagte An-Najashi zu ihnen, das, was ihr gerade mir vorgelesen habt, und das, was Jesus den Menschen gebracht hat, entspringt von derselben Quelle, entspringt von ein und derselben Quelle. Geht, ihr seid frei, ich schwöre bei Allah, ich werde euch denen beiden niemals aushändigen. Und sie werden niemals gegen euch vorgehen können. Gemeint sind die beiden, gemeint ist Amr ibn al-As und sein Kollege, denn der ist nicht alleine gegangen nach Abessin. Liebe Geschwister, diese Rede, wenn man die analysiert, findet man heraus, dass Ja'far radiallahu ta'ala anhu nicht nur den Islam in seiner schönsten Weise dargestellt hat, sondern er lehrt uns auch noch viele andere Dinge, die er natürlich gelernt hat vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dazu gehört es, liebe Geschwister, erstens einmal, wie er den Najashi angesprochen hat. Und er hat ihm gesagt, O König. Das heißt, er hat ihn so angesprochen, wie es ihm gebührt, wie es ihm zusteht. Denn jeder Mensch möchte bei dem Namen genannt werden, den er mag. Das bringt gar nichts, wenn er angefangen hätte, zu ihm zu sagen, du Tyrann oder du das ist Abtrünniger oder du Ungläubiger oder du Ungerechter, du Kafir oder irgendetwas. Sondern er hat ihn angesprochen, der Wahrheit entsprechend, er war nämlich König seines Landes, hat gesagt, O König. Und das ist das Wort, was er gerne hören möchte. Und das bringt An-Najashi natürlich dazu, auch zuzuhören. Und davon profitieren wir natürlich bei der Da'wah besonders, dass wir die Leute so ansprechen, wie sie es gerne hätten. Der eine möchte angesprochen werden mit seinen Vornamen, sprich ihn seinen Vornamen an. Der eine möchte gesiezt werden, sieze ihn. Der eine möchte gesprochen werden mit Professor, weil er ein Professor ist, mach es. Der andere möchte mit Doktor angesprochen werden, weil er Doktor ist, mach es. Der eine möchte gesprochen werden mit Herr so und so, mach es. Manche Muslime möchten angesprochen werden mit Abu so und so, Vater von so und so, mach es. Jeder Muslim soll so angesprochen werden, wie er. Also, denn wenn es nur darum geht, wie er das ist doch kein Problem. Mach es so, wie er es gerne möchte. Und dann wird er ein offenes Ohr für dich haben. Dann lernen wir aus, das sind nur ein paar Punkte, sonst sitzen wir hier natürlich bis morgen. Dann lernen wir aus diesem Hadith, liebe Geschwister, dass man, wie vorhin auch gesagt haben, bei Unterricht über Noah Hadith, es reicht nicht aus zu sagen, der Islam ist wunderbar. Und der Islam ist die schönste Religion. Und der Islam ist das Beste, was Allah uns gegeben hat. Wenn du dann gefragt wirst und du weißt nicht, was du sagen sollst. Wobei wir da unterscheiden müssen. Die einen wissen, was sie meinen, aber sie können sich nicht ausdrücken. Das ist normal. Manche Leute können sich nicht ausdrücken. Entweder weil sie die Sprache nicht beherrschen oder weil sie nicht so beredt sind. Wie der Macht sei, gibt verschiedene Gründe. Aber, was wir auch lernen sollten, der eine kann sich nicht ausdrücken, weil er nicht gelernt hat, sich richtig auszudrücken. Und bei solch einer Person ist es gefährlich, sie auf die Leute zuzulassen, loszulassen. Also wenn du einer Person jetzt sozusagen das Mikrofon gibst, das sie jetzt zu vielen Leuten sprechen soll, im Fernsehen meinetwegen, im Fernsehen gibt es Leute heutzutage, die auftauchen, liebe Geschwister, da kriegt man fast graue Haare davon. Auch wenn er heißt, der Scheich von was nicht was und der Imam von weiß nicht was und egal wie hoch er gepriesen wird. Wer Wissen hat, der weiß, dass das alles Quatsch ist. Und der weiß, dass jeder Mensch wird aber Allah alleine sein. Und der muss sich alleine verantworten. Und dann nützt ihm das gar nicht, dass die Leute über ihn gesprochen haben. Gar nichts. Das heißt also, wir lernen aus diesem Hadith, dass derjenige vorsprechen soll, der auch reden kann. Und guckt euch mal an, radiallahu ta'ala anhu, Ja'far, nur das Prinzip, ihr habt sicherlich, die aufmerksam zugehört haben, sie haben sicherlich gemerkt, die Struktur in seiner Rede. Ja? Und die wesentliche Struktur in seiner Rede war, dass er erst einmal angefangen hat zu sagen, wie die Zeit vor dem Islam war. Und das ist ganz wichtig, und davon können wir in der Da'wah unglaublich profitieren. Die Leute zum Beispiel, viele sagen, ah, der Islam hat vier Frauen erlaubt zu heiraten. Wortwörtlich stimmt es, aber es impliziert, als hätte der Islam, ich meine, wenn Allah das gemacht hätte, Allah macht, was er will, wir akzeptieren alles. Nur der Wahrheit entsprechend müssen wir sagen, es ist nicht so, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam und gesagt hat, ab jetzt, ihr dürft statt einer Frau vier haben, damit sie alle in den Islam kommen. Ja? Sondern es war genau umgekehrt. Es war, die Zahl war nach oben unbegrenzt. Man konnte so viel haben, wie man will. Und deswegen gab es einen Sahabi, der zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, und der hatte viele Frauen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, scheide dich von allen von ihnen, außer von vieren. Ja? Ich meine, die Person, wenn es um Da'wah geht, und wenn es darum geht, nur irgendwie Leute zu sammeln, egal wie, und Leute für den Islam zu gewinnen, egal wie, unter welchen Bedingungen, dann wäre es bessere Da'wah gewesen, ihm zu sagen, behalte seine Frauen alle. Aber er musste sich von allen seinen Frauen scheiden lassen, bis auf vier. Und der Mann hatte mehr als vier, weit mehr als vier. Das heißt, der Islam hat sozusagen die Latte runtergesetzt, wenn man es wortwörtlich nimmt. Ja? Ich sage noch einmal, Allah subhanahu wa ta'ala entscheidet, wie er will. Wenn Allah gesagt hätte, 10 Frauen, akzeptieren wir 10. Wenn er sagt, eine, akzeptieren wir eine. Er hat gesagt, maximal 4, akzeptieren wir maximal 4. Punkt. Das war's. Warum? Weil wir sind Muslime, wir sind gottergebene Menschen. Wir akzeptieren das, was Allah sagt, und so hast du erledigt. Erstens, er hat die Situation vor dem Islam, jetzt in diesem Beispiel mit den Frauen, man konnte so viele Frauen haben, wie man will, und es gab keine Bedingungen, egal wie du deine Frau behandelt hast. Manche von ihnen haben sogar sich von ihren Frauen scheiden lassen, und dann beginnt ja die Wartezeit, die Idda. Und die Scheidung tritt erst endgültig in Kraft, wenn die Wartezeit vorbei ist. Okay? Und die haben dann sich von ihrer Frau scheiden lassen, Und dann, bevor die Wartezeit vorbei war, haben sie sie wieder zurückgenommen. Und dann haben sie sie wieder scheiden lassen. Und bevor die Wartezeit vorbei war, haben sie wieder zurückgenommen. Und so weiter haben sie mit ihren Frauen gespielt, wie sie es gerne haben wollten. Und der Islam kam und sagt, stopp, du kannst dich von deiner Frau scheiden lassen, aber beim dritten Mal gibt es kein Zurück mehr. Einmal gibt es zurück. Zweimal gibt es zurück. Beim dritten Mal gibt es kein Zurück mehr. Ja? Das heißt also, man muss dringend die Situation darstellen, wie es vorher war und dann, wie es danach gewesen ist. Und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es mit Allahs Erlaubnis verändert hat. Er hat also erst einmal dargestellt, wie es in der vorislamischen Zeit war. Und wie übel es war, als der Islam nicht da war. Danach hat er, radiallahu ta'ala anhu, gesagt, dass der Prophet geschickt wurde, sallallahu alaihi wasallam, aber nicht irgendjemand, sondern jemand, den die Leute kannten. Das heißt, es war nicht jemand, wo sie sagen könnten, also ehrlich gesagt, woher sollen wir dem Menschen denn glauben? Wir kennen ihn doch gar nicht. Woher sollen wir wissen, dass er die Wahrheit spricht? Sondern es war jemand, den sie kannten. Und sie wussten, dass er die Wahrheit spricht, deswegen konnten sie ihm nicht sagen, er lügt oder so. Das wäre also, wären sie sich selbst gegenüber unehrlich gewesen. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das erste sagt er Ja'far radiallahu anhu, wozu der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgerufen hat, war der Tawhid. Nicht der gute Charakter, nicht das Gebet. Erste war der Tawhid. Der Ein-Gott-Glaube. Der islamische Monotheismus. Und dass man den Schirk unterlassen soll. Und danach, liebe Geschwister, kommt das Interessante, hat er ihnen erst einmal angeordnet und sie dazu aufgerufen, die guten Charaktereigenschaften, die guten Tugenden, wie ich gesagt habe, Ehrlichkeit, Verwandtschaftskontakt pflegen, guter Umgang mit den Nachbarn, verbotene Sachen zu unterlassen, kein Blut zu vergießen und so weiter und so fort. Das heißt, erst der Tawhid, danach die Tugenden und dann sagt er als drittes, kommen dann die Ibadat, die Gottesdienste, das Salah, das Zakah, das Siyam und andere Dinge, die er aufgezählt hat, radiallahu ta'ala. Und dann sagt er, deswegen sind wir ihm gefolgt, weil er uns nur zu allem Guten aufgerufen hat. Und dann sagt er, obwohl wir nur Gutes getan haben und wir nichts Schlechtes wollten, hat unser Volk uns Unrecht zugefügt und sie sind gegen uns vorgegangen, obwohl wir nur diese guten Sachen machen wollten. Das war also eine perfekte Struktur in der Khutba, in dieser Predigt, die er gehabt hat, radiallahu ta'ala anhu, sodass der Najashi am Ende es nur noch abgewartet hat, zu hören, ja, gibt es auch vielleicht noch etwas vom Koran? Alaikum salam. Gibt es vielleicht irgendetwas vom Koran? Also, euer Prophet war ja wie Jesus bei uns. Und Jesus hat uns eine Bibel gebracht. Gibt es vielleicht bei euch auch irgendetwas, was Allah für euch herabgesandt hat von oben? Und dann sagte er selbstverständlich. Das heißt, guck mal, er hat den Najashi dazu gebracht, dass er selbst Interesse hat. Das heißt, er hat in ihm Interesse geweckt. Er hat geredet, sodass der Najashi selbst Fragen gestellt hat. Und das ist das Beste, was du machen kannst bei der Da'wah, dass du nicht nur den anderen, sage ich mal jetzt, bisschen negativ ausgedrückt, zulaberst, ja, sondern dass du auch, ihn dazu bringst, dir Fragen zu stellen und dass er Interesse zeigt. Daraufhin hat Ja'far natürlich parat. Er hat das Wissen im Kopf. Was hat er im Kopf? Koran. Und Ja'far radiallahu ta'ala anhu, welche Sura ausgerechnet hat er gewählt? Natürlich die Surat Maryam. Und die Surat Maryam ist eine mekkanische Sura. Und die mekkanischen Suren, die zeichnen sich dadurch aus, natürlich die Periode, wir sind ja in der mekkanischen Periode, da kann ja gar nicht eine medinensische Sura herkommen, ne, geht ja nicht. Also wenn jetzt plötzlich eine medinensische Sura käme, wüsstet ihr, da stimmt was nicht im Hadith. Ja? Aber Maryam ist eine mekkanische Sura. Und diese Sura, oder die mekkanischen Zeichen, mekkanisch, was heißt mekkanisch? Das heißt, mekkanisch heißt, jede Sura ist mekkanisch, die vor der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam nach Medina herabgesandt worden ist. Das heißt, egal ob sie tatsächlich in Mekka gekommen ist oder außerhalb von Mekka, spielt keine Rolle. Ja? Gemeint ist, nach der richtigen Ansicht, Wallahu A'lam, wie die Gelehrten von Ulum al-Quran sagen, dass alles, was vor der Auswanderung, vor dem Jahr Null, herabgesandt worden ist, Jahr Null nach der Hijra, das ist Mekka. Und alles, was danach herabgesandt worden ist, ist medinensisch, aus Medina. Maryam und die Suren aus Mekka zeichnen sich wodurch aus, dass sie Glaubensinhalte vermitteln. Dass sie mehr auf die Aqida eingehen, mehr auf den Tawhid eingehen, als auf alle anderen Themen. Und die Suren, die nachher kamen in Medina, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie mehr auf Halal und Haram eingehen. Das heißt, auf die Gesetze. Und das ist auch logisch. Man fängt mit einer Person erst noch an mit der Aqida. Mit dem Glauben im Herzen muss man erst mal den festigen. Wenn der fest ist und die Person überzeugt ist und der Glaube sich verankert hat, der Iman fest ist, ja, wie ein Knoten, wie ein Seemannsknoten, dann, wenn danach jemand dir sagt, Achi, du musst beten, der wird sofort beten. Aber die andere Person, wo du sagst, beten, der betet nicht, weil der Iman ist nicht fest verankert im Herzen. Das ist die einzige präzise Antwort, die wir diesbezüglich sagen können. An-Najashi radiallahu anhu, oder möge Allah mit ihm zufrieden sein, wir sagen nicht radiallahu anhu normalerweise, weil normalerweise sagt man radiallahu anhu für einen Sahabi. Okay? Und An-Najashi ist kein Sahabi, auch wenn er Muslim geworden ist, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sogar für ihn gebetet. Das Totengebet hat er sogar für ihn verrichtet. Aber trotzdem sagen wir zu einem Sahabi, zu einer Person nur Sahabi, wenn sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam als Muslim getroffen hat. Es reicht also nicht, wenn sie ihn gesehen hat und nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam nimmt sie den Islam an, sondern sie hat den Islam angenommen, dann trifft sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam an einem Ort und danach verstirbt sie in diesem Iman, dann ist die Person ein Sahabi. Der Najashi war ein gläubiger Mensch gemäß dem, was ihm an Schriften zustand. Und deswegen, als er gehört hat, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam überbracht hat, welche Botschaft er den Menschen vermittelt hat, war das für ihn gar kein Problem, den Islam anzunehmen. Warum? Weil er wusste, was Jesus zu sagen hatte, was Jesus wirklich gesagt hat. Das stimmt zwar, offensichtlich, Wallahu A'lam, dass Najashi auch jemand war, der an die Dreifaltigkeit geglaubt hat, die Trinität, der Schirk, dass man glaubt, dass es einen Gott, den Vater, Gott, den Sohn und den Heiligen Geist gibt. Aber Najashi war ein Schriftgelehrter. Und die Gelehrten wissen mehr als das einfache Volk. Und deswegen, warum haben sie extra ihre Schriftrollen aufgemacht? Damit sie es vergleichen können, was er sagt über Allah, was Ja'far sagt über Allah durch den Koran und was in der Bibel steht, die Najashi bei sich hat, oder in den Schriften des Neuen Testaments, Wallahu A'lam. Und das hat ihn dazu bewegt, dass er angefangen hat zu drehen. Warum? Weil Najashi, wie die anderen Schriftgelehrten, die wir gesagt haben, am Anfang der Sira unterrichtet, liebe Geschwister, sie wussten die Wahrheit. Und sie wussten von der Ankunft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das war keine erfundene Sache oder weit hergeholte Sache. Im Gegensatz zu den heutigen vielen Christen, die damals, sie haben auf einen Menschen gewartet, der sagt, ich heiße Muhammad und ich bin der Gesandte Allahs und ihr müsst mir folgen. Die haben das gewusst, dass er kommen wird. Und deswegen, als Najashi das erkannt hat, dass dieser Mensch, auf den sie seit 1400 Jahren warten, ist da, ist erschienen, wusste er, dass das die Wahrheit ist und hat daran geglaubt. Und sie haben dann vor Tränen aus Freude und Iman geweint. Und wie es heißt, wie ich vorhin gesagt habe, der hat so geweint, dass er sogar sein Bart durchnässt wurde und auch die Schriftrollen bei den Schriftgelehrten sind auch in Tränen darauf geflossen, weil sie auch gelehrt sind. Und die gelehrten Menschen, die wissen mehr als die einfachen Leute. Die Leute, mit den gelehrten Menschen meine ich, diejenigen, die die Bibel nehmen, ich rede jetzt von den Gelehrten, von den Christen, ja, meine ich diejenigen Menschen von den Christen, die die Bibel nehmen und sie analysieren, unabhängig von dem, was die Leute sagen und was die Kirche ihnen sagt. Sondern das sind Christen, die gucken ganz genau, was sagt Jesus eigentlich wirklich? Was sagt er wortwörtlich? Sie nehmen seine Worte aus der gesamten Bibel, packen sie zusammen und ich bin sicher, das haben manche Christen schon gemacht, dass sie nur die Worte von Jesus genommen haben und sie in ein Heft gemacht haben, wenn überhaupt daraus ein Heft wird, und haben geschaut, was sagt eigentlich den Menschen? Und dann kann man gucken, ist das wirklich, was die Leute heute machen, ist das wirklich das, was Jesus den Leuten beigebracht hat? Oder ist es was ganz anderes? Ja? Und manche Ulama sagen, manche Gelehrten des Tafsir sagen, dass die folgende Ayah im Koran herabgesandt worden ist in Bezug auf Najashi und den Leuten, die Christen, die damals den Islam angenommen haben, durch Ja'far und die Muslime, die dort waren. Es fällt mir gerade ein, guck mal, Ja'far radiallahu ta'ala anhu, er mit seinen Leuten verlässt Mekka, ja, mit nichts, mit dem, was er auf sein Kamel mitnehmen kann nach Abyssinien, geht in ein fremdes Land und was macht er dort? Da'wa. Der macht Da'wa. Unglaublich, ne? Obwohl er in dem Zustand ist, in dem er sich befindet, er hat nichts mehr, gar nichts. Und er muss sogar aufgenommen werden von anderen. Da würde man sagen, nee, weißt du was, wollen nicht irgendwie seine Gefühle verletzen, weil solange wir wohnen dürfen und nicht verletzt werden und solange wir essen, trinken kommen, sollen wir uns lieber ruhig verhalten. So würden viele Leute handeln. Aber nein, er sagt, nee, es kann nicht sein, wir müssen die Wahrheit sagen. Unser Prophet hat uns angeordnet, dass wir immer die Wahrheit sprechen. Also wenn er uns fragt über den Islam, müssen wir sagen, wie es ist. Manche Ulama sagen, dass diese folgende Ayah herabgesandt worden ist in Bezug auf An-Najashi und seine Leute. Die Überlieferungsketten, die ich gesehen habe, sind daif diesbezüglich, aber der Inhalt spricht dafür. Der Inhalt der Ayah spricht dafür, dass der allgemein das gilt für alle Christen und Juden, die vom Propheten sallallahu alaihi wasallam hören und dann den Islam annehmen. Allah sagte im 82. Vers von Surat Al-Ma'idah, Surah Nummer 5, Seite 121, du wirst ganz gewiss finden, dass diejenigen Menschen, die den Gläubigen am heftigsten Feindschaft zeigen, die Juden und diejenigen sind, die Allah etwas beigesellen. Juden und die Mushrikun. Die haben die größte Feindschaft mit den Muslimen. Und du wirst ganz gewiss finden, dass diejenigen, die den Gläubigen in Freundschaft am nächsten stehen, die sind, die sagen, wir sind Christen. Dies, weil es unter ihnen Priester und Mönche gibt, und weil sie sich nicht hochmütig verhalten. Wer spricht? Allah. Und das ist eine wunderbare Ayah, die du für die Da'wah nutzen kannst. Weil du musst ja, wenn du mit jemandem redest, musst du versuchen, eine Vertrauensbasis aufzubauen. Du musst versuchen, mit der Person eine gleiche Basis zu finden. Sachen, ach, bei euch ist es so, bei uns ist es auch so. Was ist bei euch? Du findest mit dir zwischen Islam und Christentum, gibt es viele Gemeinsamkeiten. Und du kannst ruhig auf diese Gemeinsamkeiten eingehen, sodass er merkt, ach, eigentlich bin ich schon dreiviertel Muslim. Das Einzige, was mich vom Islam unterscheidet, ist der Glaube an Jesus. Das ist das Wichtigste, der wichtigste Unterschied zwischen Islam und Christentum, ist Jesus. Und nicht, ob Ismail geopfert wurde oder Ishaq. Alles Nebensächlichkeit. Es gibt sogar unter den muslimischen Gelehrten, die manche dieses gesagt haben mit den Christen. Aber der Punkt ist, die Aqidah ist der einzige, der wesentliche Unterschied. Und wenn du das sagst, und dann sagst du, ach, jetzt nur noch das, was die, also was heißt Achi, was es zu dem Christen sagt, das ist das Einzige, was dich noch unterscheidet von uns, dann wird er sich gut überlegen, wird sagen, eigentlich gibt es zwischen uns keinen großen Unterschied und ich nehme den Islam gerne mit gutem Gewissen an, weil ich eigentlich nichts mehr Großartiges ändern muss. Allah sagte über diese Christen, die den gläubigen Menschen am nächsten stehen, wenn sie hören, was zum Gesandten herabgesandt worden ist, siehst du ihre Augen von Tränen überfließen, wegen dessen, was sie darin als Wahrheit erkannt haben. Und ihr seht, das passt wunderbar mit der Geschichte von Salama, die sie erzählt über An-Najashi und Ja'far und seine Leute. Sie sagen, unser Herr, wir glauben, schreibe uns unter den Zeugnisablegenden auf. Das heißt, diejenigen, die bezeugen, dass der Islam die Wahrheit ist und dass wir Muslime sind. Und dann sagen sie weiter, warum sollten wir nicht an Allah glauben und an das, was von der Wahrheit zu uns gekommen ist? Warum sollten wir nicht daran glauben? Und warum sollten wir nicht begehren, dass unser Herr uns zusammen mit dem rechtschaffenen Volk in Paradiesgarten eingehen lasse? Und daraufhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist die Belohnung, die sie erwartet, so wird Allah sie für das, was sie gesagt haben, mit Gärten belohnen, durchalt von Bächen, ewig daran zu bleiben, das ist der Lohn der Gutestuenden. Diese Ayat, wie ich gesagt habe, treffen, entweder sind sie speziell in Bezug auf An-Najashi und seine Tochter, und wenn sie nicht speziell für sie gelten, so gelten sie für jeden anderen Menschen, der die Wahrheit erkannt, der einer ursprünglichen Religion Allahs gefolgt ist, das heißt ursprünglich gemeint ist Jude oder Christ, aber leider sind sie heutzutage verfälscht. Sie erkennen die Wahrheit darin, sie erfahren vom Islam und sagen, jawohl, das ist. Und ich habe auch, alhamdulillah, einmal einen amerikanischen Bruder kennengelernt, der zu einer Sekte der Christen gehört, die heißt Unitarians. Diese Unitarians, das heißt Unitarier. Und Unitarier, könnt ihr euch vorstellen, das bedeutet diejenigen, die an einen Gott glauben. Einen. Uno. Heißt italienisch eins. Okay? Und sie glauben, dass Gott der Einzige ist, der anbetungswürdig ist. Einer. Sonst nicht. Nicht Jesus, nicht Dreifaltigkeit, gar nichts. Nicht Trinitarians, Trinitäter, oder wie man die nennt, Trinitarier, sagt man. Aber die sind Täter, tatsächlich, die machen das, ja. Trinitarier, oder wie das. Sie, da haben drei, Tri. Sie sind Unitarians, eins. Und da hat, ich habe ihn gefragt, wie ist eigentlich die Geschichte von dir gewesen, den Islam anzunehmen? Der hat gesagt, ganz einfach, ich war Christ, habe an jeden Propheten geglaubt, von dem die Bibel berichtet hat, und ich habe an einen Gott geglaubt, und wir haben auch nur zu diesem einen Gott gebetet. Dann habe ich gehört etwas vom Islam, und der Islam sagt genau das Gleiche, nur das gibt noch einen weiteren Propheten namens Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der sagt sogar, du sollst an alle Propheten, die vorher waren, auch glauben. Insofern musste ich meinen Glauben nur noch vervollständigen und ich bin Muslim geworden. Ja? Und das ist, liebe Geschwister, das Beispiel, was wir hier haben von An-Najashi. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm barmherzig sein und möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Ich mache nur noch diesen Abschnitt hier, das ist zu Ende von der Geschichte von Salama. Eine sehr wertvolle Überlieferung. Und man kann sicher, ich bin sicher, dass viele von euch, sie brennen danach, sie wollen irgendwas dazu sagen, was sie gemerkt haben in der Geschichte und so. Man kann darüber sehr viel erzählen. Aber wir lernen besonders dafür, daraus für die Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Da'wah heißt, dass wir die Leute zum Islam einladen. Einladen bedeutet wortwörtlich, du sagst ihnen, also was der Islam ist, und wer ihn annehmen möchte, nimmt ihn an, und wer ihn nicht annehmen möchte und lieber in die Hölle gehen will für immer, der kann das machen. Wir können niemanden zwingen, wir können den Leuten nur sagen, bitteschön, das Paradies ist groß genug für jeden Menschen und du musst ihn nur annehmen. Sie sagte, radiallahu ta'ala anha, jetzt passt mal auf, als die beiden dann raus sind, die haben dann gemerkt, die Sache läuft überhaupt nicht, die wollten den Najashi betrügen, sie wollten ihn bestechen, Geschenke geben, dass er die Sahaba mit ihm schickt. Es ist genau das Gegenteil passiert. Es sieht so aus, als würde Najashi selbst Muslim werden. Und sie sind rausgegangen mit leeren Händen. Dann sagte Amr ibn al-As, der eine aus Quraysh, sagt er, ich bei Allah, morgen früh werde ich nochmal zu ihm hingehen. Und ich werde es diesmal schaffen. Da, sinngemäß. Diesmal werde ich etwas machen. Dadurch werde ich sie vom Islam sozusagen wieder wegkriegen. Daraufhin sagte Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Das ist der zweite, der mit ihm zusammen war. Amr ibn As. Und der andere heißt Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Und der war vernünftiger. Der war der Gottesfürchtigere von den beiden. Wenn man das überhaupt sagen kann. Sie waren ja noch keine Muslime. Er sagte, nee, mach das bitte nicht. Mach das nicht, denn sie sind in Wirklichkeit mit uns verwandt. Das sind unsere Verwandte. Und auch wenn sie eine andere Meinung haben, als wir, dann, das macht doch nichts. Die sind unsere Verwandte. Und das heißt, er sagt mit anderen Worten, ist ja kein Problem. Also nur weil sie eine andere Religion haben, also müssen wir doch nicht gleich mit ihnen feindlich gesinnt sein. Ja? Das sagt der eine von Quraysh, der extra gekommen ist dahin. Der hat also ein bisschen mehr Herz gehabt für die Muslime, die extra, die wollten nichts. Ich meine, subhanallah, die Leute aus die ausgewandert nach Abessinien, die sind nur ausgewandt, im Islam auszuleben. Wenn die Leute in Mekka sie gelassen hätten, wären sie da geblieben. Also sie wollten nicht. Dann sagte Amr, nee. Ich werde ihnen sagen, ich werde den Najashi erzählen und seinen Leuten, dass die Muslime, die behaupten, Isa, der Sohn der Maria, ist ein Diener. Das, also, oder andersrum, ist ein Sklave. Und die sagen ja, er ist ein Sohn Gottes. Guck, was für eine Degradierung, was für eine Erniedrigung. Der hat wortwörtlich gesagt, ich werde sagen, die Muslime behaupten, Jesus ist ein Sklave. Und natürlich dann, das ist, wie heißt es, wer will Unruhe stiften? Also für den Mann aus Quraysh ist Jesus ist natürlich ein Mensch wie jeder andere auch, wenn er überhaupt glaubt, dass es ihn gegeben hat. Am nächsten Tag ging er zu ihm und sagte, Amr, sagte, O König. Vielleicht hat er gelernt von der Rede, wie man den König ansprechen hat. Ja? Er sagte, Sie sagen etwas Abscheuliches in Bezug auf Jesus, den Sohn der Maria. Deswegen schick nach ihnen und lass sie zu dir kommen und frag sie. Das war's. Er hat gesagt, pass auf, die sagen was ganz Schlimmes in Bezug auf Jesus, den Sohn der Maria. Frag sie, was sie über ihn sagen. Frag sie ruhig. Daraufhin hat der Negus jemanden geschickt zu den Sahaba, dass sie zu ihm kommen sollen. Und wieder haben die Sahaba sich versammelt und gesagt, der wird uns jetzt fragen über Jesus. Was sollen wir sagen? Es ist tatsächlich eine Degradierung, kann man sagen. In Wirklichkeit natürlich keine Degradierung. In Wirklichkeit Jesus diese Position zu geben, die Allah ihm gegeben hat, das bedeutet Jesus ehrenhaft zu behandeln. Und ansonsten, wenn jemand kommt, stell dir mal vor, Jesus, alles ist vor dir. Er sagt zu dir, ich bin der Gesandte Allahs, ich bin Allahs Diener. Und du sagst, nee, bist du nicht. Du bist Gottes Sohn. Sagt er, ich habe gesagt, ich bin nicht Gottes Sohn. Ich habe gesagt, ich bin Allahs Diener. Und sagst du, nee, bist du nicht. Ja, das wäre unverschämt. Und das ist, was die Christen ja machen mit Jesus, a.s. Und deswegen haben sie Angst gehabt und sie haben sich dann wieder versammelt und gesagt, was sollen wir den Leuten erzählen. Was sollen die Leute erzählen, wenn sie sich über Jesus fragen? Dann haben sie sich geeinigt und gesagt, bei Allah, wir sagen genau das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat, egal was passiert. Koste es, was es wolle. Völlig egal. Wir sagen die Wahrheit wieder wie beim ersten Mal. Denn sie haben gelernt beim ersten Mal, wenn man die Wahrheit sagt, wird man im Endeffekt dafür belohnt werden. Egal wie. Allah wird einem dabei helfen. Als sie dann bei ihm eintraten, fragten sie ihn, was sagt ihr eigentlich über Jesus, den Sohn der Maria? Daraufhin sagte wieder Ja'far ibn Abi Talib. Wie sagt man in der Sportsprache sagt man, never change a running team oder a winning team, sagt man. Ne? Das heißt, wenn eine Mannschaft am Gewinnen ist, dann lass sie so, wie sie ist. Ja? Oder bei Computersystemen sagt man, never change a running system. Wenn ein System funktioniert, lass es bitte so, wie es ist. Hauptsache es funktioniert. Mach nichts daran, versuch nicht zu verbessern, nachher machst du kaputt. Ja? Und hier, sie haben gemerkt, Ja'far radiallahu anhu, beim ersten Mal, es hat wunderbar geklappt. Also haben sie gesagt, Ja'far, du bist unser Mann. Du redest wieder vor. Er sagte, wir sagen über Jesus genau das, was unser Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat. Und zwar, er ist Allahs Diener und sein Gesandter und Geist von ihm. Und das Wort, was Allah Maria, der Jungfrau, eingegeben hat. Daraufhin hat Al-Najashi einmal mit seiner Hand auf den Boden geklopft, ein Stück Holz genommen und gesagt, bei Allah, das, was ihr über Jesus gesagt habt, das, was ihr über Jesus gesagt habt, unterscheidet sich nicht mal im Geringsten von dem, was, wie dünn dieser Stab ist. Dieser Stab hat anscheinend so eine Linie gemalt im Boden, wallahu a'lam, so stelle ich mir das jetzt vor. Und er sagte, das, was ihr gesagt habt über Jesus, überschreitet nicht einmal diese Linie. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen dem, was Jesus gesagt hat bei uns und zwischen dem, was euer Prophet euch über Jesus beigebracht hat. Und daraufhin sagte der Najashi, geht, ihr seid in meinem Land frei. Das war dann endgültig. Ihr könnt gehen und keiner wird euch jemals etwas antun können. Und dann sagte er, radiallahu anhu wa rahimahu Allahu ta'ala, Najashi sagte, also selbst wenn man mir Gold anbieten würde, also die anscheinend haben die irgendwas Billiges gebracht aus Mekka, vielleicht Datteln oder so. Ja? Dann gesagt, selbst wenn ihr mir Gold anbieten würdet, würde ich diese Leute dann würde ich niemals zulassen, dass man diesen Leuten irgendetwas Unrecht antut. Ja? Und dann sagt er noch was Schöneres als das: Gebt den beiden ihre Geschenke zurück. Ich brauche das nicht. Und bei Allah, ich schwöre, das war eigentlich nichts anderes als Bestechungsgeld, sagt der Rishwa. Das war Bestechung, sonst gar nichts. Und deswegen sagte er das, und dann sagt Salama radiallahu ta'ala anha, dann sind sie rausgegangen, die beiden Männer aus Quraysh rausgegangen, vollkommen enttäuscht und haben wieder das mitgenommen, was sie aus Mekka mitgebracht hatten, das heißt dieses Bestechungsgeschenk. Und dann sagte sie radiallahu anha, dann blieben wir bei An-Najashi im besten Haus oder in der besten Gegend oder im besten Zuhause bei dem besten Nachbar, den man sich vorstellen kann. An-Najashi rahimahullahu ta'ala. An-Najashi natürlich hat den Islam, liebe Geschwister, geheim gehalten. Er hat den Islam nicht nach außen hin gesagt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das von Najashi akzeptiert. Und hat, wie gesagt, auch für ihn gebetet. Das heißt, Najashi ist als Muslim, alhamdulillah, gestorben. Deswegen dürfen wir für ihn beten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein und ihm erbarmen. Und all diejenigen Menschen, die die Wahrheit erkennen, aufgrund dessen, dass sie ihre Herzen öffnen, für das, was sie von Propheten sallallahu alaihi wasallam hören oder was sie im Koran lesen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch auch belohnen für eure Anwesenheit und für eure Aufmerksamkeit. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.